aus Polen, Piotr Stjanek am Flügel und Miroslav Lem, Tenor. Oh! Okay. Yeah, Joe. Der Feiertagbefehl am unironischsten. Es ist realness Schwanzvergleich zwischen den Jonas, Flo und Tim. Beide Bio-Deutsch-Gymnasial, wie all ihre Kollegen. Nennen sich gegenseitig Allmann, liegen beide nicht daneben. Ich nenn einen wie den anderen Hurensohn und find das passt so. Fiasko, gar kein Ausdruck für dieses Fiasko. Dein Produzent ist Hasbro, aber macht auf MPC Gott und stützt sich ab auf Presets und Klischees wie auf den Gehstock. Yo, 20 Jahre nicht Karriere und er lebt noch mit Extrembox, sich reinzuziehen wie deine scheiß LP floppt. Ich rappe keine Verses, ich spreche dem Gehörten nachts Tiraden auf die Mailbox und er liegt es für die Hörerschaft. Volle Servicekraft voraus, ich habe Durst. Was sie einmal als Kunst verkaufen wollen, hat was von. Deutscher Rap ist Murks, ein paar Randfiguren ausgenommen. Mach was aus deinem Leben, versuch ganz hurtig da rauszukommen. Yeah. Was hängen die Früchte wieder niedrig? Lief ja länger unter ferner liefen, dafür lief es. Dieser Industriebetrieb ist eine Bitch, halb Tragödie, halb Satire, ohne Wendepunkt und Twist, yo. Yo. Was hängen die Früchte wieder niedrig? Lief ja länger unter ferner liefen, dafür lief es. Dieser Industriebetrieb ist eine Bitch, halb Tragödie, halb Satire, ohne Wendepunkt und Twist. Ist ja so ein Ding mit der Kritik, zu viel davon und der sensible Künstler ruft vielleicht nicht mehr zurück. Deshalb lieber nicht so vorlaut bei einem, der grad gehypt ist. Die Moral, es ist nicht eilig, keine Kuh ist ewig heilig. Ist das Rapper sein besonders schnell beleidigt, weshalb Interviews geführt werden, wie sie geführt werden. Freilich wurden die, die das monieren, ihrerseits mal kritisiert, und zwar von mir. Und seitdem werd ich von ihnen ignoriert. Ich sag's nur für die Ironie, ist nicht mein Ziel, mich zu beklagen. Die Bekehrtheit ist kein Schaden, Platz 7 ihr Blamagen. Präsi ist Legende, ist die Sachlage. Sie sehen mich nackt baden in Applaus und bekommen Schnappatmung. Was hängen die Früchte wieder niedrig? Lief ich ja länger unter ferner liefen, dafür lief es. Dieser Industriebetrieb ist eine Bitch, halb Tragödie, halb Satire, ohne Wendepunkt und Twist, yo. Was hängen die Früchte wieder niedrig? Lief ich ja länger unter ferner liefen, dafür lief es. Dieser Industriebetrieb ist eine Bitch, halb Tragödie, halb Satire, ohne Wendepunkt und Twist, yo. Was hängen die Früchte wieder niedrig? Lief ich ja länger unter ferner liefen, dafür lief es. Dieser Industriebetrieb ist eine Bitch, halb Tragödie, halb Satire, ohne Wendepunkt und Twist, yo. Was hängen die Früchte wieder niedrig?